Mitten im verschneiten Wald am Fuß des Schauinslandberges zunächst eine verschlossene Gittertüre mit dem blauen UNESCO-Sonderzeichen, dann noch 400 Meter kerzengerade in den ehemaligen Silberbergwerkstollen hinein. Seitlich plötzlich eine rote Stahltüre mit Zahlenschloss. Auf Regalen in dem nüchternen, 3 Meter hohen Seitenstollen reihen sich 1400 Metallbehälter. Sie erinnern an moderne Bierkanister. Hier lagert bei 10 Grad konstanter Raumtemperatur fast das gesamte Kulturgut der Bundesrepublik Deutschland. Auf Mikrofilmen. 1 Milliarde Archivbilder sollen es mittlerweile sein. Auch das historische Stadtarchiv von Köln hat sich in den letzten Jahren an den regelmäßigen Verfilmungen der wichtigsten Unikate beteiligt. Gott sei Dank, meint Ursula Fuchs vom Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das für die Verfilmung und Einlagerung zuständig ist. Wir haben im Moment hier 638 Filme aus Köln lagern in verschiedenen Fässern, wo Kölner Filme mit drauf sind. Und das sind ungefähr 1 Million Aufnahmen. Und dann entdeckt sie unter den handschriftlich nummerierten Fässern eines, in dem Sicherungsfilme aus dem Kölner Unglücksarchiv lagern. 1799. Und in diesem Fass ist ein Kölner Film, mehrere Kölner Filme. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche und wie viele, aber auf jeden Fall, da sind Kölner Filme drin. Geöffnet werden dürfen diese Metallfässer aber nur in speziellen Klimakammern. Und dieser Zeitpunkt ist längst noch nicht gekommen. Dafür brauchen einfach die Kollegen Zeit. Wenn sie eben in Köln die ersten Rettungsmaßnahmen abgeschlossen haben, dann kann man natürlich auch hier die Fässer öffnen. Und den Filmen vorangestellt ist ja immer auch eine Aufnahme des Findebuchs, wo genau verzeichnet ist, welches Dokument befindet sich auf diesem Film. Und das kann man dann auch wieder reproduzieren und dann weiß man auch genau, welche einzelnen Dokumente darunter zu verzeichnen sind. Deshalb fehlt derzeit noch der genaue Überblick, was tatsächlich verfilmt wurde. Als sicher gilt aber, dass die Baupläne des Kölner Doms und die weltberühmten Urkunden der Hanse als Mikrofilm vorliegen. Vermutlich auch Kopien wichtiger Unikate aus der Kaiserzeit und der Nachlass des Komponisten Jacques Offenbach. Unikate, die erst kürzlich ins Kölner Stadtarchiv kamen, wie etwa der Nachlass des Nobelpreisträgers Heinrich Böll, gibt es noch nicht. Weil jetzt die Metallfässer nicht grundlos geöffnet werden dürfen, hat Ursula Fuchs einen Musterfilm mitgebracht. Die Ernennungsurkunde von Adolf Hitler, unterzeichnet von Reichspräsident Hindenburg. Sie sehen hier, 35 mm ist doch recht groß. Und wir halten das jetzt mal gegen das Licht. Dann sehen Sie hier im Namen des Reichs. Sie können auch lesen, zum Beispiel die Unterschrift Hindenburg. Und den Rest, da müsste man jetzt ein bisschen eine Lupe für haben. Geschichte auf Schwarz-Weiß-Mikrofilm. Der 1974 eingerichtete zentrale Bergungsort in Oberried im Südschwarzwald ist so etwas wie das kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland. Entstanden war die Idee bereits in den 1950er Jahren, der Zeit des Kalten Krieges und der Angst vor einem atomaren Schlag. 2 Jahrzehnte lang lagerten die Landesarchive ihre Sicherungsfilme noch dezentral ein, dann wurde der Barbara-Stollen im Südschwarzwald eingerichtet. Nach der Haager Konvention musste so ein Schutzbunker weit weg von urbanen Zentren liegen und er darf weder in Friedens- noch in Kriegszeiten überflogen werden. Die vom Bund mit 3 Millionen Euro jährlich finanzierte Einrichtung arbeitet eng mit den Landesarchiven zusammen. Sie sind sich alle einig, trotz technischer Neuerungen am Mikrofilm als Datenträger festzuhalten. Er soll, richtig gelagert, 500 Jahre halten. Der Mikrofilm ist das einzige Medium, was Sie über einen so langen Zeitraum ohne Veränderungen konservieren können. Und Sie können es am Ende mithilfe einer Lichtquelle und einer Lupe noch lesen. Datenträger, wie man ja auch sieht, von der Entwicklung von der Diskette zur DVD, überleben einfach nicht lange genug, um irgendwie denen diese wichtigen Informationen anzuvertrauen.